In dem Ort, wo ich geboren, lebte einst ein Mann, ein Kapitän, von dem Unterwasserboot, sprach er nur mit uns, es war so schön, und so fuhren wir hinaus, wenn auch manche große Welle droht. Und wir tauchten unter Meer mit den gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. All die Freunde sind bereit. Wir verbringen denn die schönste Zeit und die Musik spielt dazu. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Unterwasserboot. Was wir brauchen ist dabei, und die ganze Welt ist eine Not. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Wir sind im gelben Unterwasserboot. Unterwasserboot. Vielen Dank auch, dass ihr mich so gut unterstützt habt. Wir haben ein hervorragendes Publikum. Noch leider Schluss für heute. Und vielen Dank fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was vorbereitet. Das ist nicht von den Beatles mehr.